Erster Frauen, achtet eure Männer. Wenn Männer nicht an Gott glauben, können sie durch euer gutes Leben vielleicht auch glauben. Zweiter, sie sehen, dass ihr ein reines Leben führt und Gott achtet. Dritter, euer Schmuck soll nicht nur von außen kommen. Macht nicht komplizierte Frisuren und tragt nicht viel Gold oder teure Kleider. Vierter, euer Schmuck soll von innen kommen. Ein freundliches und ruhiges Herz ist wertvoll für Gott. Fünfter, früher haben sich auch heilige Frauen so geschmückt. Sie glaubten an Gott und achteten ihre Männer. Sechste, Sarah gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Ihr seid wie Sarah, wenn ihr Gutes tut und keine Angst habt. Siebter, Männer, lebt klug mit euren Frauen. Behandelt sie gut, denn sie sind schwächer. Sie sind auch Erben von Gottes Geschenk, dem Leben. Dann kann Gott eure Gebete hören. Achter, seid alle freundlich zueinander. Helft euch gegenseitig, liebt eure Brüder und Schwestern, seid nett und demütig. Neunter, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Wenn euch jemand beschimpft, beschimpft ihn nicht zurück. Segnet ihn stattdessen, denn Gott will euch segnen. Zehnter, wer ein schönes Leben haben will, soll nicht lügen und keine bösen Worte sagen. Elfter, lasst das Böse und tut Gutes. Sucht Frieden und lebt friedlich. Zwölfter, Gott sieht auf die Menschen, die richtig leben. Er hört ihre Gebete. Aber er wendet sich von denen ab, die Böses tun. Dreizehnter, wer kann euch schaden, wenn ihr Gutes tut? Vierzehnter, auch wenn ihr leiden müsst, weil ihr gut seid, seid ihr glücklich. Habt keine Angst vor den Menschen und lasst euch nicht beunruhigen. Fünfzehnter, Jesus ist der Herr in eurem Herzen. Seid immer bereit, jedem zu erklären, warum ihr Hoffnung habt. Sechzehnter, seid dabei freundlich und habt Respekt. Lebt gut, damit sich die schämen, die euch beschimpfen, weil ihr an Jesus glaubt. Siebzehnter, es ist besser, für Gutes zu leiden, wenn Gott das will, als für Böses. Achtzehnter, Jesus ist einmal für unsere Sünden gestorben. Er war gut, aber er starb für die schlechten Menschen, damit er uns zu Gott bringt. Er starb als Mensch, aber er wurde durch den Geist lebendig gemacht. Neunzehnter, so ging er auch zu den Geistern im Gefängnis und sprach zu ihnen. Zwanzigster, diese Geister waren früher ungehorsam. Gott hatte Geduld mit ihnen, als Noah die Arche baute. Nur wenige Menschen, 8 Personen, wurden durch das Wasser gerettet. 21. Das Wasser ist wie die Taufe. Die Taufe rettet euch jetzt auch. Sie wäscht nicht nur den Schmutz vom Körper, sondern bittet Gott um ein gutes Gewissen. Das ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. 22. Jesus ist jetzt im Himmel, auf der rechten Seite von Gott. Die Engel und Mächte sind ihm untertan.